Erfurt. Idyllisch gelegen inmitten des Thüringer Beckens am Flüsschen Gera, lädt die mittelalterlich geprägte Stadt so manch neugierigen Reisenden zum Verweilen ein. Doch nicht nur die eindrucksvolle Altstadtkulisse, das monumentale Kirchenensemble von Dom- und Severikirche und die reizvoll mit Fachwerkhäuschen bebaute Krämerbrücke verleihen der Thüringer Landeshauptstadt ihren einzigartigen Charme. Als thüringisches Rom wurde die Stadt im Mittelalter oft bezeichnet, einen Beinamen, den Erfurt wegen seiner 24 Kirchen erhielt. Eine Stadt, in der man sich auf Anhieb wohlfühlt. Und auch die Bewohner der Stadt im grünen Herzen Deutschlands tragen ihr Herz sprichwörtlich auf der Zunge, nehmen sich Zeit für einen kurzen Plausch und haben für jeden Besucher ein freundliches Wort. Schönen guten Tag, dürfen wir Sie kurz was fragen? Oh, Hans, halt mir den Scheiß hier. Ich will Ruhe essen hier. Nee. Oh, lassen Sie mich Ruhe und Hans ab. Entschuldigung. Guten Tag, darf ich Sie was fragen? Was würden Sie sich für Erfurt wünschen? Nichts. Nicht. Und für Sie ganz persönlich? Nichts. Gar nicht? Nein. Ich bin glücklich und zufrieden? No. Alles prima? No. Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was würden Sie sich wünschen? Ich würde nie was wünschen. Gar nicht? Nee. Keine Meinung, keine Wünsche? Nee. Nicht? Rund nee. Und zufrieden? No. Darf ich fragen, was Sie machen? Gar nichts. Gar nichts? Lebenskünstler? Nee, zurzeit krank, sozusagen. Ja. Aber sonst alles prima, alles gut. No. Für andere Menschen, haben Sie da Wünsche? Ja, muss jeder selber wissen. Ja. Na, danke. Ich will Erfurt so schnell wie möglich verlassen. Lieber heute als morgen. Leider habe ich das Geld nicht im Moment, weil ich den Umzug bezahlen muss. So weiter wünsche ich nicht. Das andere interessiert mich nicht, was die hier muscheln. So, nun wissen sie es. Seit dem Mauerfall hat sich in Erfurt viel getan. Der Wiederaufbau Ost hat ganze Arbeit geleistet und man ist stolz auf das Erreichte. Eine Stadt, die sich in den Augen vieler Erfurter sehen lassen kann. Vor allen Dingen die Bahnhofstraße hier, die werde ich erst mal umbauen. Das wäre schon mal das A und O, denn da sind so viele Stolperstellen, dass ich selbst manchmal mit dem Stock hängen bleibe. Ja? Erst mal die Rinne in der Marktstraße sauber machen. Die Stinkrinne, wo neben der Straße, die Wasserabflussrinne. Da haben vor 4 Jahren schon die Japaner die Nase gerümpft, aber da sieht ja kein Stadtführer. Ändert sich das sowieso nicht. Viele der maroden und vom Verfall bedrohten Gebäude in der Innenstadt wurden komplett saniert. An anderen Stellen wurden Akzente gesetzt und interessante architektonische Kontraste geschaffen. Da würde ich die Bude da wegreißen, Huckentube. Das ist eigentlich nicht, das ist undenkbar in einer Stadt wie Erfurt. Das Huckentube besticht nur dadurch, wenn es abends dunkel ist, da spiegelt sich die Post in der großen Glasfront. Ansonsten halte ich das für ein Mutanten. Nur was man hier gemacht hat mit der Architektur, das ist Schimpf und Schande. Gucken Sie mal dieses schöne Museum und die schöne alte Post und hier dieses Dings hier, Hugendubel, diese West. Dings. Ich meine nicht gegen Westen, nicht? Aber von der Sache her passt das hier überhaupt nicht dazwischen. Dann ist es auch viel zu eng da drüben, wenn man aus der Straßenbahn rauskommt. Nicht? Und natürlich, es gibt auch Dinge, die sind sehr schön geworden. Es ist nicht nur so, dass alles nicht so gut ist. Es ist auch vieles gut, sicherlich mehr gut, aber einiges könnte eben besser sein. Einige Bauruinen, beispielsweise in der Neuwerkstraße, was mal ein Altenheim werden sollte, am Gagarinring ist ein großes Loch, wo früher das Jugendtouristhotel stand, das man abgerissen hat, obwohl die Jugend sicher dankbar gewesen wäre. Das sind solche Dinge, die nicht gefallen. Musik. weite Teile der historischen Altstadt und des Andreasviertels, das zu DDR-Zeiten eigentlich den Abrissbaggern anheimfallen sollte, wurden dank finanzkräftiger Investoren restauriert. Das Renaissance-Ensemble der reich verzierten Patrizierhäuser auf dem Fischmarkt erstrahlt nun wieder in neuem Glanze. Und der Platz, auf dem die Erfurter gern bei einem Gläschen Chianti oder einem erfrischenden Gelato die Seele baumeln lassen, atmet ein mediterranes Flair. Ach, ja, das war ja auch ein ganz schöner Hammer, ne? Der ist abgebrannt, da haben zwei Kriege nicht geschafft, was die Italiener jetzt kaputt gemacht haben, war das Gildehaus. Mal hier und da, der alle rote Nummer, Denkmal geschätzt, und die kommen hierher, zwei oder vier Jahre und brennt die Bude ab. Das geht doch nicht, ne? Da ist doch die Mafia dahinter, ne? Letztens brachten wir Bericht im Fernsehen mit dieser italienischen Mafia, dass die hier sich breit gemacht haben. Der Oberbürgermeister Dreimal hatte da mal was dazu gesagt. Aber die waren ja froh, dass sie ihre Gaststätten loskriegten und so, dass sie da ein bisschen Leben in das Geschäft kriegten hier am Fischmarkt. Und so. Nun, da weiß man ja nicht, warum das Gildehaus abgebrannt ist. Ich weiß ja nicht, was er da, wenn er von einer Aktie dran hat, kann ich nicht genau sagen. Ich meine, wenn ein ehemaliger Oberbürgermeister sagt, hier eine Scheiß, zum Beispiel Mafia-Gelder ist doch egal, wenn wir die jetzt hier schön verbauen, ist das doch besser angelegt. Das Verbrechen lag doch vorher bei der Erzielung der Gewinne. Das habe ich im Fernsehen gesehen und der Mensch sagte so ins, da schäme ich mich. Zwanzig Jahre nach dem Mauerfall ist in Erfurt zusammengewachsen, was zusammengehört. Nach der Wiedervereinigung siedelten sich in der Stadt viele Unternehmen aus dem Hochtechnologie- und Dienstleistungssektor an. Erfurt mauserte sich außerdem zum begehrten Standort für Medien, Verwaltung, Bildung und Forschung. Viele Neugierige aus den alten Bundesländern ließen sich deshalb vom einzigartigen Charme der Stadt verzaubern und wurden von den Erfurtern warmherzig empfangen. Wenn ich sie wäre, die würde ich alle fortjagen, wie sie sind. Wenn es nach mir ging, würde ich die ganze Wessis rausjagen. Na, was haben wir denn gekriegt? Wir sind doch von Regen in die Traufe gekommen, nicht mehr nicht. Waren Sie mich gar nicht weiter zu fragen. Sie sind Wessi, oder? Nee? wie hieß das Ding? Der Wessi, der ist schlau. Nee, der Ossi, der ist schlau, er stellt sich dumm. Der Wessi macht es andersrum. Als besonderes Wahrzeichen der Thüringen-Metropole gilt die 1117 erstmals urkundlich erwähnte Krämerbrücke, die zwischen Fisch und Wenigemarkt das Flüsschen Gera überspannt. Sie ist die einzige mit Häusern bebaute Brücke nördlich der Alpen. Die nach mehreren verheerenden Bränden im Mittelalter immer wieder errichteten Fachwerkhäuser sind den Erfurtern heute vor allem als exklusive Adressen für kulinarische Spezialitäten und Thüringer Kunsthandwerk bekannt. Beliebt ist die Krämerbrücke auch bei den jungen Bewohnern der Stadt, die dort besonders in der warmen Jahreszeit die Sonne genießen und in geselliger Runde am Flussufer sitzen. Ich würde die hier von den Bänken vertreiben, die Bier saufen und alles. Nur die war schon in das ganze Stadtbild. Die Bettler und Ossis hier, die da rumhängen, diese Banker-Typen, das würde ich verbieten. Nun, die müssen sich woanders treffen. Da ist da eben, die Krämerbrücke ist tabu. Naja, weil hier viel Touristen kommen, das macht dann einen schlechten Eindruck. Wenn ja jemand am Tag, oder sie müssen es dann so machen, wenn denn die Leute dann im Hotel sind oder so, nachts, gell, um die Zeit, sagen wir mal nach 24 Uhr und saufen dann. Das können sie auch machen. Neben dem Fischmarkt und dem Wenigemarkt ist der Anger ein beliebter Treffpunkt der Erfurter. Die sogenannte Gute Stube Erfurts ist der zentralste Platz der Innenstadt, Kreuzungspunkt aller Straßenbahnlinien und lockt außerdem mit vielen attraktiven Einkaufsmöglichkeiten. Man schätzt zudem die Ruhe und Behaglichkeit sowie das angenehme Ambiente. Bisschen dreckig zur Zeit in den Straßen, also das muss ich sagen. Dreckig, alles was rumliegt, das war da vorher nicht. Na hier, was auf den Anger hier rumschmeißt. Die ganzen Jugendlichen schmeißen da neuerdings alles hin. Das braucht doch nicht zu sein. Und überhaupt, die werden sehr spitz und frech. Wir wollten gestern schon die Polizei anrufen. Ich meine hier so in der Öffentlichkeit, wie das manchmal aussieht, wenn sie dann da liegen und sich rumkullern und hier alles und die Schweinerei hier, leere Flaschen und Müll und alles noch liegen lassen. Das ist wirklich eine große Schweinerei. Nichts dagegen, wenn sie sich hinsetzen und vielleicht hier ihre Limo oder was trinken und ihren Kram dann wieder wegräumen. Aber hier, dass sie dann nun rumkugeln, wie sieht's denn manchmal hier an den Haltestellen aus, liegen die drinnen und also, dass man sich ekelt davor. Wenn sich nach einem gemütlichen Stadtbummel ein leichtes Hungergefühl einstellt, folgt man am besten seiner Nase, denn es ist Zeit für eine kulinarische Spezialität der Extraklasse, einer echten Thüringer Bratwurst. Sie ist der ganze Stolz der Erfurter und wird seit Jahrhunderten von nur wenigen Fleischereien der Stadt nach einem streng gehüteten Rezept hergestellt. Fast überall in der Innenstadt wird sie heiß vom Grill verkauft. Echte Thüringer Bratwurst, wenn es nicht schmeckt, gibt's Geld zurück. Einmal dürfen Sie reingehen, das gibt's nur hier, nur bei uns. Echte Thüringer Bratwurst und wenn es nicht schmeckt, gibt's Geld zurück. Ich hatte mal einen, war einer hier, der war nicht von hier, noch ein Dialekt noch, ich weiß nicht, wo der jetzt her war. Der hat abgewiesen, hat gesagt, dass er niemals Thüringer, und bei uns schmecken die ganz anders. Hat den Papierkorb reingeschmissen und da gab es ein bisschen Konflikt. Da ich gesagt, das kann nicht sein. Ich bin schon 10 Jahre hier, das sind originale Thüringer. Wir haben eine eigene Fleischerei, das habe ich auch schon erlebt. Der hat die Wurst gegessen, so viel war noch an der Wurst dran und wollte trotzdem sein Geld wieder. Ja, ich mit denen anlege wegen der Mark 50. Da habe ich die Mark 50 natürlich wieder zurückgegeben. Bis zur Wende hat die Bratwurst sehr gut geschmeckt. Nach der Wende wurde die nach und nach immer schlechter, sodass ich sie dann irgendwann nicht mehr genommen habe. Da ist mir dann erklärt worden, bis dahin, bis sie noch geschmeckt hat, haben die, da sagen wir mal, die Gewürze aus, das Gewürz von hier aus Thüringen und das von der Stadt aus Thüringen und das von der Stadt, alles wieder Thüringer Produkte, die, sagen wir mal, auch wieder immer so gemacht worden sind, wie sie immer gemacht worden sind. Und irgendwann, aus Geldgründen, weil wir hier den großen Kapitalismus haben und nur Geld noch zählt, ist das halt aus Honolulu eingeführt worden, das Salz oder sonst irgendwas. Und das schmeckt dann, kleine Geschmacksveränderungen sind dann doch drin. Wie es sich für eine Landeshauptstadt gehört, wartet Erfurt mit einem Kulturangebot auf, das sich sehen lassen kann. Erst im Jahre 2003 wurde das neue Opernhaus eröffnet. Jeden Sommer lädt die Stadt zu den Domstufenfestspielen ein. Darüber hinaus gibt es unzählige Museen, Kinos, Kneipen und Diskotheken. Doch trotz der beachtlichen Größe Erfurts ist das Leben in der Stadt keineswegs geprägt von Lärm, Kriminalität und Großstadthektik. Hier ticken die Uhren noch anders. Es müsste alles viel ruhiger ablaufen. Und auch so jetzt, ob man nun jetzt rauswärts geht hier, meinetwegen jetzt Richtung Domplatz, Domplatz hinten genauso, das ist alles für mich, kommt das vor, als wenn die Menschheit ein bisschen hochgeschraubt ist, die sind entweder gereizt oder es ist irgendwie, man kann sagen, immer eine gewisse Spannung, zu Hektik und als wenn keiner weiß, wo er hin will. Also in der Bahnhofstraße sitzt ein Bettler-Ehepaar ständig. Nicht nur heute oder morgen oder gestern. Ich meine, das hat heute keiner mehr nötig, sich dorthin zu setzen und zu betteln. Da sitzt noch ein ganz verkommener Hund dabei. Ja, also da möchte man doch mal darauf achten, die Besucher, die nach Erfurt kommen, bekommen doch einen ganz schlechten Eindruck von uns. Ich habe ihm meine Banane gegeben, die haben sie mir hinterher geschmissen. Ja, also da möchte ich meinen, wenn sie keinen Hunger haben, dann brauchen sie auch dort nicht zu sitzen. Die wollen Geld und Schnaps. Die wollen Schnaps. Schön wäre es, wenn wir abends ungehindert noch spazieren gehen könnten. Na, das versuchen sie mal. Na, früher konnte man wirklich rausgehen. Das kann man heute nicht mehr. Das macht man uns als Alter gar nicht mehr. Da muss man halt die Taschen festhalten. Das kennen wir alles nicht. Unsicher. Mit der Wiedereröffnung der Universität im Jahre 1994 konnte Erfurt an die Tradition des mittelalterlichen Wissenszentrums anknüpfen. Kein geringerer als Martin Luther legte hier, in einer der ältesten Universitäten Deutschlands, seinen Studienabschluss ab. Die heutige Reformhochschule mit internationaler Ausrichtung prägen vor allem ein hohes Maß an Interdisziplinarität und Praxisbezug. Sie bietet ihren Studierenden somit ein einzigartiges Profil. Die dynamisch junge Metropole Erfurt präsentiert sich in puncto Lehre und Forschung ganz auf der Höhe der Zeit und ist für die Herausforderungen der Zukunft bestens gerüstet. Die Jugendlichen wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Keine richtige Perspektive oder Aspektive. Alleine können sie sich nicht beschäftigen. Ist doch so. Die haben keinen eigenen Antrieb, sowas kenne ich nicht von meiner Jugend her. Und die wissen nicht, wie sie mit der Welt klarkommen. Obwohl sie eigentlich was machen könnten. Aber die haben selber keine Linie. Die sind zu faul zum Arbeiten. Denen gefällt das, gell? Früh so mittags aufstehen und dann eine Tasse Kaffee und sie kretschen. Und dann abends auf die Piste. Das gibt's, das hat's ja schon immer gegeben. Naja. Die Leute leben ohne Disziplin. Und ohne Disziplin gibt's nichts. Heute muss ich diszipliniert, wenn ich Arbeit habe, muss ich diszipliniert auf Arbeit gehen. Aber woher soll ich es lernen, wenn ich es nicht gewohnt bin? Wenn ich bis um 11 oder um 12 im Bett liege und schlafe und gehe dann nachts auf der Party bis früh um 4 oder um 5, kann ich nicht verlangen, dass da was läuft. Da läuft nichts mehr. Die Punker oder was das sind, die Mädchen mit den Hunden, die zerrissenen Hosen und also das ist ja wirklich die Krönung und sitzen da vorne und betteln. Ich meine, da gibt's ja auch unterschiedliche. Wir haben vor 14 Tagen am Bahnhof welche gesehen, die haben da auch gesessen, aber die haben dann hinterher ihren ganzen Kram weggeräumt, Ordnung gemacht und alles und sind dann eben weitergegangen. Also es ist trotzdem kein schöner Anblick, wenn ich dann nun hier mir die Stadt abgucken will und sehe dann nun hier solche Leute da sitzen. Wie kaum eine andere ostdeutsche Stadt hat sich Erfurt nach der Wende zu einem Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Religionen entwickelt. Die durch ihre reiche Handelstradition geprägte Stadt hat sich über die Jahrhunderte hinweg ihre Offenheit und Gastfreundschaft bewahrt. Heutzutage gibt man sich kosmopolitisch und multikulturell. Oder wenn man zum Beispiel die arabischen Leute alle sieht, auf den Angeln rumlaufen, alle Handy, das und das und das, wo haben sie das Geld her? Um so einen Luxus sich leisten zu können, wenn sie nicht arbeiten. Ja? Solche Leute, die müssten sie auch mal irgendwie gemeinschaftlichen Arbeiten ranziehen. Wenn sie mal irgendwo aufräumen, ist mal die Woche 2 oder 5 Stunden, mal das Papier wegschmeißen oder die Kippen aufheben, die andere wegwerfen, dafür kriegen sie doch Geld. Das gibt es in anderen Ländern auch. Ja? Warum das bei uns nicht gemacht wird, das verstehe ich nicht. Ja, wissen Sie, ich habe nichts gegen Italiener. Aber wenn ich hier sehe, das ist alles klar, eine Eisdiele, aber nicht hier, wie es gilt, Haus, nicht, dass das ein altehrwürdiges Handwerkshaus, nicht, dass man da nun Pizza und ich meine, man kriegt wohl, glaube ich, auch Schnitzel, aber das gilt, Haus wäre natürlich schon schön, wenn das unter deutscher Regie wäre, nicht? Ich weiß nicht, die Menschen, die sind irgendwie, die haben ihre Wurzeln irgendwie vernachlässigt oder Da ist nicht mehr Deutsches, da ist nicht mehr Männliches. Ja, gell, nicht. Das ist einfach so. Aber für mich, alten Mann, ist das, wie gesagt, ich bin eben noch alter Germane. Ja. Ebenfalls im Gegensatz zu vielen anderen Städten im Osten Deutschlands zählt Erfurt zu den klaren Wendegewinnern. Viele innovative Unternehmen siedelten sich an, die Wirtschaft floriert und die Arbeitslosigkeit ist inzwischen niedriger als in einigen Regionen im Westen. Auch die Erfurter selbst sind mittlerweile im vereinigten Deutschland angekommen und trauern der Vergangenheit nicht hinterher. Ich sag bloß jetzt einen Satz, da passt nicht dazu. Ich spreng den Staat in die Luft. Ich bin nicht für den Westen. Ich bleib in der DDR. Und ich habe eine dermaßen Wut über den Westen. Das fängt schon bei der erhöhten Miete an, wenn du ganz alleine bist. Und das Aufstocken jetzt, was sie machen. Also wenn ich... Schaut, ihr seid nicht der Rüschen, die vor mir stehen. Wenn jetzt der Rüschen vor mir stände. Ich glaube, ich werde die Gorschel runter. Das kann ich euch sagen. Ich habe bloß noch nichts gefunden, wie ich den Staat in die Luft springen kann. Es ist heute nicht alles gut. Es war früher nicht alles gut. Meine, und wenn man zehnmal sagt, zur DDR-Zeit waren sie eingesperrt. Ich habe mich nie als eingesperrt gefühlt. Es ist immer eine Frage der Einstellung der Sache. Meine, es ist heute schön, heute zu leben, ist schön, wenn ich Geld habe. Freiheit ist etwas Feines, wenn ich Geld habe. Wenn ich aber kein Geld habe, kann ich mir die Freiheit auch nicht geben. Es müssen Arbeitsplätze geschaffen werden. Die verlangen von jedem, dass man sich um Arbeit kümmert, aber es ist doch gar keine da. Nicht genug angeblich wäre Arbeit da, das Geld fehlt. Ich persönlich sehe schwarz für die Zukunft erst einmal. Für alle eigentlich. Für diejenigen, die arbeitslos sind. Weil die so lange arbeitslos sind, die haben keine Chancen, auf dem Markt überhaupt weiterzukommen mit. Ich bin schon selber 15 Jahre arbeitslos. Früher war ich in Nürnberg im Technikglaswerk und da haben etliche, über 2.500 Leute gearbeitet. Und ich schlagartig auf einmal arbeitslos wurde, weil sie uns den Betrieb kaputt gemacht hatten. Und dadurch weiß ich selber, was es heißt, wenn man arbeitslos ist so lange. Ich meine, jetzt das Hartz IV auch so alles. Das war auch mit der Arbeitslosenhilfe schon ungerecht, aber jetzt ist es noch viel schlimmer geworden. Jetzt machen sie mit den Leuten, was sie wollen heute. Du hast ja bitte keine Rechte mehr heute daran. Nur noch Pflichten. Und man kann sich kaum wehren heute mit einer Sache. Du bist mir vollkommen ausgeliefert heute hier. Also ich würde den Schritt machen. Jetzt eine gute Arbeit alles. Und auch mir wurde schon geraten, schlag neue Wege ein heute da, wenn du es besser haben willst irgendwie. Es bringt nicht mehr, wenn man lange wartet, sagt, die Jahre vergehen hier. Und man hätte das vielleicht schon lange machen sollen. Und das habe ich auch bereut etwas, gell? Dass ich damals immer 89, gell? Dass ich damals immer nicht fort bin, 89. Ich bin hier geblieben, da bin viel nicht einverstanden, weil die hier geblieben, sie werden ja heute bestraft, heute, hier auf der Seite, auf der Innenseite. Das gefällt mir hier nicht mehr. Seit das war in der DDR besser. Gar nichts. Ich bin Rentner, mit dem System will ich nichts zu tun haben. Ich kenne noch die 40er, die waren 10-mal besser. Und die 50er, 60er Jahre, die waren gut. Ich bin für mich, ich bin Rentner, ich bin schon 67 und diese Jugend gehe ich nicht. Ich will was sagen. Sie können mir leid tun. Wir haben eine schönere Jugend in 50ern gehabt als ihr heute. Da ging es niveauvoller zu und solche Kneipen gab es da auch nicht. So präsentiert sich Erfurt heute als attraktives Reiseziel für Geschichtsinteressierte, Wissensdurstige, Kunstliebhaber und Freunde kulinarischer Genüsse. Eine Stadt, in der man gerne lebt und in die man immer wieder zurückkommt. Zu einem Rendezvous in der Mitte Deutschlands. Ich mag Erfurt. Weil ich es hier schön finde.